denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Deutschland hat ewigen Bestand. Es ist ein kerngesundes Land. Mit seinen Eichen, seinen Linden werde ich es immer wieder finden. Seit ich das Land verlassen habe, so viele sanken dort ins Grab, die ich geliebt. Wenn ich sie zähle, so will verbluten meine Seele. Wo zählen muss ich? Mit der Zahl schwillt immer höher meine Qual. Mir ist, als wälzten sich die Leichen auf meine Brust. Erinnere dich an deine Väter. Lieb für die Stuttern draußen fällt. Dort, wo ein so mancher geblieben ist, damit du später lebst in der besten Welt. Volk, erinnere dich an dich. Volk und werd unsterblich. Volk, erinnere dich an dich. Volk und werd unsterblich. An deine Mütter, die dich geboren und gelehrt. Sie sind nur Gold und Güte wert, denn ihre Frucht besiegt den Schlitter, der heute dein Leben zählt. Volk, erinnere dich an dich. Werd unsterblich. Volk, erinnere dich an dich. Volk und werd unsterblich. Yeah.